Tobi, der Tom ist hier vom Musiker Kai. Du hast bei unserer Verlosung am 4.12. den ersten Preis gewonnen, nämlich 250 Euro Einkaufsgutschein. Und den kannst du bei uns im Laden abholen. Okay, bis dann. Dein Tom vom Musikeck. Ciao. Feuer im Musik-Eck. Ich fahr gleich mit Dasein hin, weil ich kein Party-Muffel bin. Auf der Fahrt schnell 5-6 Bier. Die Stimmung steigt, gleich sind wir hier. Corneliusstraße Nummer 2. Von weitem hört man schon Geschrei. Drinnen jault so Achim D. Das tut in den Ohren weh. Die Gitarre hat einen guten Klang. Mich macht nur der Spaß gesagt. Es gibt eine Hörgangsinfektion. Denk ich bei mir und kotze schon. Komm ich dann aus dem Scheißhaus raus. Check Tom hat neue Glühwein aus. Nein! Naja, denk ich bei mir. Zu lieber noch so 3-4 Bier. Die Musik-Ecke ist langsam Ende. Alle reichen sich noch mal die Hände. Ich sperr Tom den Laden zu. Das nächste Jahr ist wieder Ruhe. Und schnell auf Reise geht's abseits. Noch 3 Bier für heute reicht's. Irgendwann paar Wochen später kommt eine Stimme aus dem Äther. Der Tom ist dran vom Musik-Eck und teilt mir mit. Ich finde Check 250 Euro bar. Mann, ist das geil, hurra hurra. Das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Ich hab den ersten Preis gekriegt.